Einheit 7. Was kostet das? 1. Was machst du gerne? B. Hör zu und markiere in 1a die betonte Silbe wie in den Beispielen. Послушай и отметь в задании 1а ударный слог, как в примерах. Ich gehe gern ins Kino. Ich höre gern Musik. Ich treffe gerne Freunde. Ich fahre gern Fahrrad. Ich mache gerne Sport. Ich telefoniere gern. Ich sehe gern fern. Ich kaufe gern ein.